Wir sitzen alle im selben Boot, solange es geht fährt. Doch wenn es etwas stürmisch wird, hat sich schnell gelehrt. Er zieht dich aus dem Wasser raus, er gibt dir seine Hand und kämpft durch alle Wellen mit dir zurück ans Land. Lauf sie auf und kümmere dich um sie. Denn wenn sich mal der Wind schnell dreht, sind sie für dich da. Was du auch machst, vergiss das nie. Wenn der Wind sich dreht, wirst du sehr schnell sehen, wer noch mit dir da ist, bereit unterzugehen. In einer Welt der Sieger, das musst du verstehen, will man keine kleinen Verlierer sehen. Wenn du diese Freunde hast, auf die du zählen kannst, pass auf sie auf und kümmer dich um. Was du auch machst, vergiss das nie. Wenn der Wind sich dreht, wirst du sehr schnell sehen, wer mit dir noch da ist, bereit unterzugehen. In einer Welt der Sieger, das musst du verstehen, will man keine kleinen Verlierer sehen. Das musst du